Die Einsamkeit trübt meine Sinne, ich beginne. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Ha, halt's Maul um ein Stück. Tausend verdammte Fragen, zu viele Tage, zu viele Stunden hab ich nachher an dich gedacht. Du hast mich verführt und meine Lippen berührt, mein Herz war nur für dich. Doch langsam scheiß ich auf dich, du suchst Fehler bei anderen Menschen. Selbst die dir nahe liegen, wirst du so bekämpft. Putz die Sachen hoch und machst du Leute nieder. Ey verdammt nochmal, selbst du machst Fehler. So ist der Fehler bei anderen Menschen. Selbst die dir nahe liegen, wirst du so bekämpfen. Putz die Sachen hoch und machst du Leute nieder. Ey verdammt nochmal, selbst du machst Fehler. Du suchst die Fehler bei anderen Menschen. Selbst die dir nahe liegen, wirst du so bekämpfen. Putz die Sachen hoch und machst du Leute nieder. Ey verdammt nochmal, selbst du machst Fehler. Weißt du noch, wie alles anfing? Damals, wo wir jeden Tag noch abhängen. Wir haben uns geliebt, wir haben uns geküsst. Na kamst du auf einmal mit so einem Mist. Wegen Kleinigkeiten hast du auf einmal Stress gesucht. Wie verflucht, ich hab mir beide die Nerven kaputt gemacht. Immer und immer wieder selbst am Telefon nach. Ich fragte dich normale Dinge, selbst dann was du mir rar. Sie klingen, ich musste aufpassen, was ich sagte. Ich musste aufpassen, was ich machte. Alles war falsch, egal was kommt. Dann sagst du zu mir, du hättest Angst vor mir. Aber Girl, schreib dich ab, du wolltest ein Arschloch, du hast ihn gehabt. Wenn du's nicht verkraftest, dann lass doch einfach sein. Du suchst die Fehler bei anderen Menschen. Selbst die dir nahe liegen, wirst du so bekämpfen. Push die Sachen hoch und machst die Leute nieder. Ey verdammt nochmal, selbst du machst Fehler. Du suchst die Fehler bei anderen Menschen. Selbst die dir nahe liegen, wirst du so bekämpfen. Push die Sachen hoch und machst die Leute nieder. Ey verdammt nochmal, selbst du machst Fehler. Du wirst echt von jedem, von jedem als Bitch bezeichnet, du verdammte Schlampe. Nimmst echt jeden Schwanz, meine Fresse. Du suchst die Fehler bei anderen Menschen. Selbst die dir nahe liegen, wirst du so bekämpft. Putz die Sachen hoch und machst du Leute nieder. Ey verdammt nochmal, selbst du machst Fehler. Wenn du's nicht verkraftest, dann lass es sein. Letztendlich war ich das arme Schwein. In Polen habe ich für dich was geschrieben. Ich dachte, danach wird alles besser bei uns Verliebten. Aber nein, wegen mir Scheiße sitzt du rum. Mir wurde alles langsam viel zu dumm. Letztendlich habe ich dir meine Meinung gesagt. War offen ehrlich zu dir, wie war das Ende? Yep. Du hast Schluss gemacht mit mir. Meine Ex ist zum Fick freigegeben. Wisst ihr was? Fickt ihr Leben.